Tasche schwanger, Portemonnaie fett. Alles super size wie der G6. Sprichst du grad nicht über Cash, falsche Frequenz. Ich war deine ganze Straße nur für meine Präsenz. Ich brauch deinen Schein nicht, solange meine bunt sind. Swarovski Unterwäsche, Mann, die Pussy funkelt. Zwei Container kommen mit Lila jede Stunde. Alles nur Papier, schmeiß die Scheiße auf euch Hunde. Was für Gage, sie bezahlt mich dafür, dass ich atme. 100 schwarze Karten in der Tasche von Versace. Nägel passen farblich zu dem babypinken Wagen. Weg im Zeppelin nach Bali, Mann, was für Privatjet. Stunde Schlaf, wache auf, Make-up sitzt. Kurz frühstücken rum im Ritz. Dann ins Studio, mach kurz mal'n Hit. Ansonsten geb ich Geld aus, and that's it. Ganz egal ob Euro, Yen oder Dollar Sign. Sie sagen Time is money und ich hab unendlich Zeit. Mein bester Freund ist Geld, man die Bags sind die Vibes. Ja, ich hab was ihnen gefällt. Bitte ich mach mal nicht. Bitte ich mach mal nicht. Geburtstag nach Dubai für Partys. Mein Name leuchtet grell im Club in Abu Dhabi. Sie glotzen mich nur an, denn ich bin dressed in Armani. Für die Probefahrt des Diamant besetzten Bugattis. Gangshit, alle hier sind real, hab keine Fakes, du kennst mich. Sie fährt neben mir im gleichen Benz, selbstverständlich. Er muss laufen auf dem Beifahrer, sitzt die Fendi. Sitze sind beheizt, mein Booty schmeckt nach Cotton Candy. Alles Noten, nein, ich schluck nicht für Kommerz. So viel Geld, sie kommen nicht mit dem Drucken hinterher. Den Geldziehmaschinen fällt das Zielen der Millionen schwer. Louis Vuitton, Kisten, weil der Christian mich verehrt. Für dich ist mein zu wenig schon viel, weil sich der Radius meine Standards Meter weit zieht. Wo ist die gottverdammte Krone, denn ich bin ne Queen. Sag diesen Insta-Models, halte die Celine Paris. Ganz egal ob Euro, Yen oder Dollar Sign. Sie sagen Time is money und ich hab unendlich Zeit. Mein bester Freund ist Geld, Money Bags sind die Vibes. Ja, ich hab was ihnen gefällt.